sie haben im Grunde genommen mit diesen Namen jeweils unterschiedliche Generationen und eben auch unterschiedliche Musikgattungen benannt. Also eben Bing Crosby eher für Jazz und Swing, Elvis Presley für Rock'n'Roll, die Beatles für die Rockmusik. Und da muss man eben sagen, sozusagen der Name, der dann für die Gattung Pop eben repräsentativ ist, das ist dann tatsächlich Michael Jackson, der in dieser Hinsicht also diesen Künstlern sicherlich ebenbürtig ist und der aber gleichzeitig ihnen auch in gewisser Weise etwas voraus hat, insofern als er ganz anders als die Beatles das schon gemacht haben, die visuellen Medien ganz raffiniert für sich nutzen konnte und damit natürlich auch nochmal eben neben der Musik sich einen Stellenwert erarbeitet hat, der wirklich Sondergleichen sucht. Und Prince und Madonna und andere, die schätzungsweise vielleicht ebenso viele verkauft haben, die stehen dann doch ein Treppchen tiefer. Liegt es vielleicht daran, dass Michael Jackson der Erste war, wie Sie es gerade andeuteten, der das Musikvideo künstlerisch und organisatorisch optimal, ja genial nutzte? In der Tat, dem kam natürlich zu Pass, dass gerade 1981 gerade MTV eben gestartet hatte. Das war natürlich etwas, was die Künstler vorher, wie zum Beispiel eben auch die Beatles, die durchaus auch schon Musikfilme gedreht haben, natürlich so gar nicht nutzen konnten. Und als Michael Jackson dann eben mit Thriller rauskam, konnte er eben im Grunde genommen sofort dieses Medium auch entsprechend für sich einsetzen. Und eben alle Leute, die danach gekommen sind, Prince, Madonna, die konnten im Grunde genommen dann eigentlich nur noch auf seinen Spuren wandeln. Und ich glaube, wenn sie die auch befragen würden, würden die außer Zweifel stellen, dass Michael Jackson also ihnen weit voraus war und auch weit über ihnen steht. Nun war ja Michael Jackson äußerst körperbetont. Er sang nicht nur, er machte nicht nur eine Musik in der Band, sondern er setzte seinen Körper als Tänzer ein. Dieser audiovisuelle Videoclip verbindet ja musikalische und körperlich-tänzerische Performance und zeigt sozusagen eine maximale Choreografie. Es war also durchaus kein Zufall, dass er dieses Medium gleichsam nutzen konnte, weil es ihm auf den Leib geschneidert war. In der Tat. Also auch wenn man sich anschaut, wie Michael Jackson eben in den 70er Jahren, als er noch bei den Jackson 5 war, wie er dort aufgetreten ist, wie er dort getanzt hat, da sieht man eigentlich schon, das ist ein Naturtalent gewesen. Und der hat natürlich dann in gewisser Weise das für sich kongeniale Medium gesucht und gefunden, wo er genau das, was er normalerweise nur bei einer Live-Performance rüberbringen kann, nämlich genau eben dieser körperbetonte Auftritt, den konnte er natürlich eben auch dann im Bereich des Musikvideos einsetzen. Und wenn Sie sich zum Beispiel eben dann gleich auch die frühen Musikvideos wie zum Beispiel Billie Jean anschauen, da hat er im Grunde genommen schon alles das aufgeboten, was dann später noch in größerem Maßstab entfaltet wurde. Sie haben da bereits schon den Moonwalk, sie haben da bereits schon eben diese sehr raffinierte Choreografie, sie haben aber gleichzeitig eben auch schon die Inszenierung des Phänomens Michael Jackson, der dort nämlich im Grunde genommen als eine Art Wunderheiler auftritt. Und das ist etwas, was sich im Grunde genommen später durch die ganzen Musikvideos hindurchgezogen hat und was dann eben auch sein Image ganz stark geprägt hat. Nicht umsonst haben sie oft von Fans Plakate gesehen mit der Aufschrift Michael Heal the World, weil er sich genau diesen Status eben auch mit Hilfe der Musikvideos erarbeitet hatte. Michael Heals the World, er war der erste schwarze Musiker, der von MTV ausgestrahlt wurde. Das hat einen Damm gebrochen. MTV hat es natürlich sehr raffiniert erst versucht zu begründen. Man hat eben gesagt, man ist ein Sender, der Rock'n'Roll spielt. Und man hat dann gesagt, ja, es gibt ja eigentlich fast keine schwarzen Künstler, die Rock'n'Roll machen und dann auch noch Musikvideos drehen. Und als dann aber Billie Jean vorgelegt wurde, der Clip, da hat man eben zuerst gesagt, na gut, das ist ja kein Rock'n'Roll, das können wir eigentlich nicht spielen. Und da hat es eine Protestbewegung gegeben, muss man sagen, auch angeblich von Seiten der Plattenfirmen, die gesagt haben, wenn dieser Clip nicht gespielt wird, dann werden wir uns entsprechend auch zurückziehen. Und es hatte vorher eben auch schon Anschuldigungen von einem schwarzen Musiker wie Rick James gegeben, der eben gesagt hatte, MTV ist rassistisch, weil die eben meine Clips zum Beispiel nicht spielen. Und da hat Michael Jackson in der Tat einen Damm gebrochen, indem seine Clips dann auch wirklich sofort auch on heavy rotation, das heißt also mehrmals am Tag gespielt wurden. Der Niedergang des Kings of Pop begann ja schon in den frühen 90er Jahren. Es folgte dann ein tiefer Fall, ein fast völliges Verstummen, stattdessen Gerüchte, Prozesse, Krankheit, Drogenprobleme um Michael Jackson. Wie kam das? Ja, Michael Jackson ist, glaube ich, ein Phänomen gewesen, das am eigenen Erfolg gescheitert ist. Das heißt, zum einen wurde er als Kind natürlich schon sehr gedrillt und hat dann praktisch später versucht, diese Kindheit nachzuholen. Das ist dann irgendwann mal mit seinem professionellen Leben eben dann auch in Konflikt geraten. Und zum Zweiten hat er natürlich dann solche Superlative erreicht, an denen er im Grunde genommen scheitern musste, wenn er versucht hat, diesen Standard zu halten oder aber ihn sogar noch zu überbieten.